liebe Nachteulen, heute senden wir zunächst ein Hörspiel von einem der bekanntesten Krimi-Autoren der DDR, Jan Eick, der unter anderem mit so etwas Exquisitem wie dem Handschellenpreis der Sektion Kriminalliteratur und dem Krimi-Fuchs ausgezeichnet wurde. Anschließend horchen wir schon einmal in die Krimis der folgenden Wochen hinein. Familienbande. Kriminalhörspiel von Jan Eick. Ist doch noch Mädel. Ich kann wirklich nicht mehr, Tante Mariechen. Und du sollst auch nicht so fett essen. Wenn man immer auf alles hört, was die Ärzte sagen. Siehst du ja, deine Mutter brauchte noch nie in ihrem Leben zum Arzt. Die war immer kerngesund. Und ich? Bei mir hat sich alles Übel in der Familie gesammelt. Ich bin dick wie ein Elefant, habe ein schwaches Herz, die alte Wohnung hier mit all dem alten Trödel, selber keine Kinder, keinen Mann. Aber Tante Mariechen, du hast mich. Mariechen. Sogar der Name ist nicht anzuhören. Sie musste ja Ingeborg heißen, nicht Ingeborg oder einfach Inge, nee, Ingeborg. Na, Ingeborg klingt doch ziemlich beknackt. Kann ich abräumen? So hieß man eben zu der Zeit und nicht Marie. Ach so, ja, ich bin fertig. Marie ist heute wieder total in. Das nützt mir aber was. Wenn ich mal eine Tochter haben sollte, dann nenne ich sie Marie. Mädel, soll das etwa heißen? Was du gleich wieder denkst. Ach, Mädel, wenn ich dich nicht hätte. Du weißt doch, ich komme gerne zu dir. Zu Hause ist es sowieso echt blöd, bei deiner Ingeborg. Mit der ist es nicht mehr auszuhalten. Ich habe mich immer gut mit ihr verstanden, bis das mit Reinhold, mit deinem Stiefvater war. Von da ab habe ich kein Wort mehr mit ihr gesprochen. Die eigene Schwester, das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß wirklich nicht, was sie beide an dem findet. Der ist doch urstöde. Silke, die Gabel ist nicht ordentlich abgewaschen. Silke, hast du wieder meine Zahnpasta benutzt? Und knickrig ist der. Der kackt doch auf den Pfennig. Kannst du mir nicht 20 Mark pumpen, Tante Marie? Bist du schon wieder pleite? Hm. Mädel. Du musst endlich lernen, mit Geld umzugehen. Ich habe mein Leben lang was auf der hohen Kante gehabt. Wie soll ich denn, wenn ich immer so viel Kostgeld abgeben muss? Na hier. Danke. Ich hab dir ja gesagt, wenn du mal heiratest, dann wirst du sehen, dass deine Tante Marie dich nicht vergessen hat. Wenn ich mal heirate. Sowas ist heute nicht mehr in. Du kommst auch noch mal dahinter. Vielleicht soll ich meine paar Kröten noch mit jemandem teilen. Naja, du hast ja Zeit. Und wenn mir wirklich mal was passiert, du bist ja im Sparbuch eingetragen. Was soll dir denn passieren? Ich bin ein kranker Mensch, Silke. Mama sagt, du wirst uns alle überleben. Ja, wenn ich meine Medikamente pünktlich nehme. Und in der richtigen Menge. Das ist sehr gefährlich, sagt der Doktor. Ich habe heute noch gar keine genommen. Oder? Manchmal weiß ich wirklich nicht genau. Gib doch mal den Arzneibeutel rüber. Hm. Das ist ja eine ganze Apotheke. Gib mir eine von den gelben Tabletten wegen der Galle. Und eine gegen den Hochdruck. Das Wichtigste ist aber das Herzmittel. Ich darf nur auf keinen Fall zu viel davon nehmen. Du mit deinen Tropfen und Pillen. Soll ich uns erstmal einen Kaffee kochen? Aber nicht so stark, Mädel. Denk an mein Herz. Tante Mariechen! Tante Mariechen, mach endlich auf! Was ist denn hier los? Denk, Ihre Tante schwärmt so für die Ruhe. Hat sie was gesagt, dass sie weggeht? Wir reden sowieso kein Wort miteinander, seit sie mich dreimal angezeigt hat. Ja, aber wenn Ihnen was passiert ist? Wo leben wir denn? Was soll da denn passieren? Sie ist aber schwer herzkrank, sie. Ach, und ich hab sie in den Bandscheiben. So ist das nun mal. Vielleicht ist er noch mal runter zur Kaufhalle. Jetzt? Es ist fast 8:30. Und? Sie wird noch irgendeine Bekannte getroffen haben. Sie steht gern mal ein Stündchen irgendwo und redet ein bisschen über die bösen Nachbarn. Haben Sie denn keinen Schlüssel? Einen Schlüssel? Ich glaube, sie hat mal erwähnt, sie hat Ihnen einen Schlüssel gegeben, für alle Fälle. Ich denke, Sie reden gar nicht mit ihr. Haben Sie nur einen oder nicht? Ach ja, den Schlüssel habe ich ja nie gebraucht. Sie war ja immer zu Hause. Ja, dann schließen Sie schon auf und damit basta. Na ja, sehen Sie? Gar nichts sehe ich. Sie hat die Kette vorgelegt. Tante Mariechen! Wenn die Kette von innen vorliegt, vielleicht ist doch was mit ihr. Ich werde die Polizei anrufen. Wieso denn gleich die Polizei? Kriegen Sie die Kette nicht auch so auf? Na gut, aber auf Ihre Verantwortung. Nicht, dass mich Ihre Tante nachher wegen Hausfriedensbruch anzeigt. Sie, das kriegt sie fertig. Nur machen Sie schon. Vielleicht braucht sie einen Arzt. Und Sie können meiner Tante wirklich überhaupt nicht mehr helfen? Ihre Tante ist seit mindestens 24 Stunden tot. Da kommt jede Hilfe nun wahrlich zu spät. Sie war sehr herzkrank. Das hat sie immer gesagt. Aber so schön. Wer war denn der behandelnde Arzt? Sie ist immer in die Poliklinik gegangen. Wir werden eine Autopsie vornehmen lassen. Wieso denn das? Sie meinen... Bei Verstorbenen, bei denen nach Besichtigung und Untersuchung keine eindeutige Todesursache festgestellt wird... Sie war manchmal richtig verzweifelt wegen ihrer Krankheit. Suizid? Sie meinen, sie könnte sich selbst etwas angetan haben. Nun, die Autopsie wird das ergeben. Ich werde sicherheitshalber die Volkspolizei verständigen. Die Polizei? Sind Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod, also auch durch Selbsttötung, vorhanden, so hat der Arzt, der die Leichenschau vornimmt, unverzüglich die Polizei zu benachrichtigen. Mir ist schlecht. Kommen Sie, ich gebe Ihnen erstmal ein Beruhigungsmittel und dann schicken wir Sie nach Hause. Ach, Moment. Gibt es sonst noch Angehörige der Verstorbenen? Nur meine Mutter. Die Polizei wird sich um alles kümmern. Also, Herr Otto, schildern Sie bitte noch einmal, wie Sie die Tote aufgefunden haben. Ich habe Ihnen alles gesagt. Nachdem ich die blöde Kette geknackt hatte, sind wir rein. Wer, wir? Na, die Nichte von der Frau Bernhard und ich. Silke heißt sie. Haben Sie mit ihr noch nicht gesprochen? Jetzt versuchen wir zunächst einmal, uns hier an Ort und Stelle einen Eindruck zu verschaffen. Ist denn irgendwas nicht in Ordnung mit der Toten? Welchen Eindruck haben Sie denn? Ich weiß nicht. Ich hatte noch nie vorher eine Leiche gesehen. Dennoch war Ihnen klar, dass Ihre Nachbarin tot war. Das sieht man doch. Außerdem roch sie ziemlich scheußlich. Es hatte sich wohl erbrochen. Und die Medikamente lagen da rum. Die hatte ja eine halbe Apotheke. Na, hat ihr aber auch nicht mehr geholfen. Haben Sie irgendetwas in dem Raum verändert oder auch nur angefasst? Nein. Ich habe bloß reingeguckt und bin sofort wieder raus. Telefonieren wegen Arzt. Und die Nichte der Frau Bernhard? Die hat weniger als die Nasenspitze reingesteckt, dann fiel sie fast in Ohnmacht. Die saß die ganze Zeit in der Küche auf dem Stuhl, bis die Ärztin kam. Aber während Sie telefonierten, war sie allein in der Wohnung. Ja, schon. Wissen Sie, die war so geschockt. Ich war ja nur 3 Minuten weg. Die ist nicht aus der Küche raus. Wer hat denn die Balkontür im Zimmer geöffnet? Tue ich nicht. Die war wahrscheinlich offen. Ist doch nicht kalt draußen. Ihr Balkon stößt unmittelbar an den der Frau Bernhard. Die Trennwand ist etwa 1,70 Meter hoch. Was wollen Sie denn damit sagen? Ich bin doch nicht lebensmüde. Im 4. Stock und mit meiner Bandscheibe. Die Trennwand ist nur ein Viertelstein gemauert. Meinen Sie, ich bin da rüber und hab der Frau einen Schreck angejagt, oder wie? Das hat man nun von seiner Gutmütigkeit. Ich habe gleich gesagt, ich mache die Kette nicht auf. Beruhigen Sie sich. Ich habe ja alle Umstände zu ermitteln, Herr Otto, und lediglich Tatsachen festzustellen. Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrer Nachbarin? Ach, daher weht der Wind. Das pfeifen hier die Tauben beim Kacken vom Dach. Was für ein Böser ich bin. Sie hat nämlich immer die Tauben gefüttert, die gute Frau Bernhard. Und dagegen hatten Sie was? Sie etwa nicht? Mann, ich bin Schichtarbeiter und muss am Tage manchmal schlafen. Und ich und überall der Dreck von diesen Ratten der Luft. Sie hatten also Auseinandersetzungen mit Frau Bernhardt? Sie hatte welche mit mir, ja. Vor allem, wenn ich mal eine Platte hören wollte. Also schon beim Vorspiel angefangen, an die Rabizwand zu klopfen, dass der Putz rieselte. Ist alles nur Tinnef hier in der alten Hütte. Von wegen. Früher haben die solide gebaut. Also höchste Zeit, dass wir endlich rekonstruiert werden. Aber Sie haben an dem Tag, als Frau Bernhardt starb, nichts Auffälliges aus deren Wohnung vernommen, trotz der dünnen Wände. Ich sagte schon, ich gehe gelegentlich arbeiten. Und Musik höre ich mit Kopfhörern. Sie haben auch keine Besucher bemerkt? Sollte ich die Frau vielleicht überwachen? Ich konnte schließlich nicht ahnen, auf was für Ideen die Kriminalpolizei kommt. Fragen Sie doch die Schwester von Ihrer Frau Bernhardt. Die ist mir Dienstagabend hier im Hausflur begegnet, als ich nach Hause kam. Na sehen Sie, das ist doch wenigstens ein Hinweis, Herr Otto. Ja? Wir sind mit der Spurensicherung fürs Erste fertig, Genosse Oberleutnant. Danke. Machen wir für heute hier Schluss. Die Silke Jobst, ja, die hat vorhin angerufen. Die Erbtante wäre gestorben. Was hat sie denn ausgefressen? Ich habe ihr das mit der Tante gleich nicht abgenommen. Und das habe ich ihr auch gesagt. Sie fing an zu flennen, als wäre es echt. Die Tante ist aber tatsächlich gestern Abend tot aufgefunden worden. Ach, und ich bin ihr über den Mund gefahren. Das tut mir richtig leid. Ich glaube, sie hing an der Frau. Na ja, das ist ja auch so ein armes Luder, das Mädchen. Ich meine, nicht materiell. Die Eltern haben Kies, mehr als genug, soweit ich das überblicke. Selbstständiger Handwerksmeister. Aber das ist nur der Stiefvater und so benimmt er sich anscheinend. Und die Mutter hält zu ihm. So hört man das jedenfalls raus. Also sie ist nicht besonders redselig, die Silke. Geht mich ja auch nichts an, aber ein bisschen Verständnis muss man ja auch haben für die jungen Dinger, für die zu Hause keine Zeit hat. Ist es was Schlimmes, weshalb ihr hinter ihr her seid? Es geht lediglich um eine Zeugenaussage. Klärung eines Sachverhaltes. Nachtigall, ich kenne dir am Gummischuh. Mann, wir haben sowieso hier schon keine Leute und der Plan fragt nicht, was die alle hier in ihrer Freizeit anstellen. Sie sagten vorhin Erbtante. Sagte ich das? Na, man redet so manches dahin. Sie wird wohl der alten Dame nichts in den Kaffee getan haben, die Silke. Weshalb gehen Sie nicht zu ihr nach Hause? Ins traute Heim mit Garten und Hollywood-Schaukel? Sie werden es nicht für möglich halten. Das mache ich. Herr Jobst? Ja, bitte? Herr Kriminalpolizei, Oberleutnant Fieber, ich hätte gerne Ihre Tochter Silke gesprochen. Meine Stieftochter? Bedauere, sie ist heute Morgen pünktlich zur Arbeit gefahren, nehme ich jedenfalls an. Ich muss jetzt auch los. Einen Moment bitte noch. Ihre Stieftochter haben wir an ihrem Arbeitsplatz im Backwarenkombinat leider nicht erreicht. Ja, ist leider auch nicht das erste Mal. Ich habe mit meiner Frau bereits mehrfach darüber gesprochen. Ist denn so schlimm, dass gleich die Kripo... Ich meine, sie ist doch nicht asozial. Wir missverstehen uns, Herr Jobst. Wir wollten Silke nur wegen einiger Umstände beim Tod der Marie Bernhardt befragen. Marie ist tot? Ja, wissen Sie das nicht? Wie ist denn das passiert? Ich meine, was hat denn Silke damit zu tun? Sie hat Frau Bernhardt gestern Abend tot in deren Wohnung aufgefunden. Oh mein Gott. Diese Frauen. Haben Sie denn mit Ihrer Stieftochter nicht gesprochen? Na, kein Wort. Nicht mal mit meiner Frau. Nein, nicht, was Sie gleich denken. Gestern war mein Kegelabend. Und da wird es manchmal spät. Als ich kam, habe ich mich lieber gleich ins Gästezimmer gelegt. Wissen Sie, wenn ich nur zwei Biere getrunken habe, da schnarch ich. Aber Sie haben mir ja immer noch nicht gesagt, wie das mit Marie passiert ist. Wie waren denn Ihre Beziehungen zu Frau Bernhardt? Was soll das heißen? Beziehungen? Nun, es handelt sich doch um Ihre Schwägerin. Na ja, aber weshalb soll ich Ihnen das nicht sagen? Sonst denken Sie ja gleich wieder sonst etwas. Ich kannte Sie schon ein Weilchen vor meiner Frau. So eine sehr nette, einfache Frau, ein wenig zur Korpulenz neigend vielleicht. Wir haben uns gut verstanden. Ich war damals seit einiger Zeit geschieden. Ja. Und? Nun ja, dann lernte ich eben Ihre Schwester kennen, meine Frau. Ich weiß, was Sie denken. 10 Jahre jünger, schlank, gut aussehend. So ist sie ja dann auch geblieben. Im Gegensatz zu der armen Marie. Ihre Krankheit. Und dann hat sie sich ja wohl mit der Zeit völlig gehen lassen. Das hat man mir erzählt. Wann haben Sie Marie Bernhard denn zum letzten Mal gesehen? Das muss vor 10, 11 Jahren gewesen sein. An unserem Polterabend genau genommen. Aber Ihre Frau wird Sie doch regelmäßig gesehen haben. Nein. Ich habe mehrfach versucht, ein wenig Frieden mit der gegebenen Vorsicht, verstehen Sie. Allzu viele Aktivitäten konnte ich mir da gar nicht leisten. Also jedenfalls waren die Schwestern verzankt bis an ihr Lebensende. Und nur meinetwegen. Bis an das Lebensende von Frau Bernhard. Wo finden wir denn Ihre Frau, Herr Obst? Ein Geschäft, wo denn sonst? Was wollen Sie denn von ihr? Nun, wie es scheint, ist sie die nächste Verwandte der Verstorbenen. Wahrscheinlich also auch die Erbin. Mein Gott, was die arme Marie so besaß. Obwohl die alten Möbel von den Eltern heutzutage bestimmt ihren Wert haben. Ich begleite Sie am besten gleich, Herr Obst. Na, wenn's sein muss. Also dann hoffentlich morgen. Ja, meine Damen. Meine Reparatur sollte doch schon die vorige Woche fertig sein. Ja, aber Sie sehen ja selbst... Frau Jobst, vielleicht ist es möglich, dass wir uns irgendwo ein paar Minuten ungestört unterhalten. Ja. Reinhold, kümmere dich doch bitte mal um die Kunden. Kommen Sie bitte hier. Ich bin auch gar nicht drüber weg, dass es mal so schnell gehen würde. Und dann auch noch die Kriminalpolizei. Ist irgendetwas... nicht mit rechten Dingen? Wir müssen nur ganz sicher sein, dass Ihre Schwester eines natürlichen Todes gestorben ist, Frau Jobst. Ja, was denn sonst? Sie war seit ihrer Jugend herzleidend. Das wird die Obduktion zweifellos bestätigen. Mein Gott, wie schrecklich. Nahmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ich glaube schon. Sie wissen nicht, um welche Medikamente es sich handelt? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe meine Schwester nur selten gesehen. Und wann zum letzten Mal? Ja, es mag Ihnen seltsam erscheinen. Das liegt bereits einige Jahre zurück. Sind Sie ganz sicher? Absolut sicher. Ja, leider muss ich jetzt sagen. Es ist mir selber unangenehm. Ich wollte mich immer mit ihr versöhnen. An mir hat es wirklich nicht gelegen. Darf ich fragen, wo Sie sich am Dienstagabend aufgehalten haben? Ach, jetzt verstehe ich. Ich war bei meiner Freundin Charlotte und die wohnt immer noch im gleichen Haus wie meine Schwester, allerdings im Vorderhaus. Naja, wir haben alle drei schon als Kinder zusammen gespielt. Und Sie sind ganz sicher, dass Sie nicht auch im Hinterhaus waren? Also, ja, wir hatten was getrunken, die Lotti und ich. Eine Flasche Wein. Jedenfalls hat mich die Lotti überredet, zu Marie rüberzugehen und ihr quasi die Hand entgegenzustrecken. Und? Hat Ihre Schwester die Hand ergriffen? Sie hat überhaupt nicht aufgemacht. War sie da etwa schon? Die Lotti, die kann Ihnen bestätigen, dass sie nicht aufgemacht hat. Sie hat mich dann bis an die Haustür gebracht und hinter mir abgeschlossen. Einen Schlüssel für die Wohnung Ihrer Schwester besitzen Sie nicht. Ja, da müssen Sie schon meine Tochter fragen. So viel ich weiß, hat meine Schwester ihr einen gegeben. Also, Fräulein Jobst, als Sie am Dienstagmittag Ihre Tante verließen, erfreute sie sich noch bester Gesundheit. Und am Donnerstagabend, also gestern... Den Anblick vergesse ich nie mehr in meinem Leben. Mir ist jetzt noch ganz schlecht. Wie oft haben Sie eigentlich Ihre Tante besucht? Normalerweise. Oft. Manchmal jede Woche. Manchmal seltener. Dienstag und Donnerstag. Das wäre ja nur zweimal in einer Woche. Das mit gestern, ich weiß selber nicht. Es gibt ja sowas wie Vorahnungen, nicht? Jedenfalls hatte ich das Gefühl, du musst mal nach Tante Marie gucken. Und sie sehen ja. Einen anderen Grund für ihren recht späten Besuch gibt es nicht. Wieso? Braucht man jetzt schon einen besonderen Grund, um die eigene Tante zu besuchen? Sie hatte mir am Dienstag 20 Mark gepumpt. Die wollte ich ihr zurückgeben. Hat sie Ihnen öfter Geld geliehen? Sie war ein bisschen großzügiger als meine Mutter, wenn Sie das meinen. Dennoch wollten Sie ihr die 20 Mark nach 2 Tagen zurückzahlen. Natürlich. In Kleinigkeiten war sie sehr korrekt. Ich wollte sie nicht verärgern. Sie mochte mich. Ihre Tante war herzkrank. Hat sie Ihnen gegenüber jemals von einem Testament gesprochen? Na, jedes Mal. Ach. Ich meine nicht direkt von einem Testament, sowas machen doch bloß englische Grafen oder so. Wenn mir mal was passiert, gehört alles dir, das hat sie immer gesagt. Da Frau Bernhard außer Ihnen und Ihrer Mutter anscheinend keine anderen Angehörigen besitzt, tritt zunächst die gesetzliche Erbfolge ein. Gesetzliche Erbfolge? Und wie geht die? Ihre Mutter, Ingeborg Jobst, ist die leibliche Schwester der Marie Bernhard. Soll das heißen, die kriegt alles? Die haben sich gehasst wie die Pest, die beiden. Wegen einem wie meinem Stiefpapa, wer das begreift. Jedenfalls wird sich Tante Marie im Grab umdrehen, wenn meine Mutter auch nur ein Handtuch von ihr erbt. Bis jetzt hat sich aber kein Testament in der Hinterlassenschaft gefunden. Das ist doch nicht ihr Ernst. Tante Marie hat immer gesagt, du bekommst alles, Mädel. Die alte Frau Kampendorf aus dem Seitenflügel war dabei. Und einmal meine Freundin Litti. Das sind doch Zeugen. Ein Testament bedarf eigentlich der Schriftform. Das gibt's doch gar nicht. Die haben sich seit 10 Jahren nicht gesehen, die beiden. Die waren Spinnefeind. Möglicherweise einigen sie sich mit ihrer Mutter, Fräulein Jobst. Wenn's ums Geld geht, nie. Da ist die zu allem fähig. Morgen, Chef. Guten Morgen, Fräulein Oberleutnant. Sehr komisch. Sie können sich ja mal dafür einsetzen, dass bei uns weibliche Dienstrangbezeichnungen eingeführt werden. Seien Sie froh, dass wir nicht bei der Post sind. Da entspreche unser Titel ungefähr dem eines Amtmanns. Wie schön, Herr Amtmann. Also diese Freundin Charlotte bestätigt das Alibi der Ingeborg Jobst. In allen Punkten. Ich habe auch was für Sie. Medizin ist doch Ihre Spezialstrecke. Der Obduktionsbericht. Mhm. Bitte. Chronische Herzinsuffizienz. Das wussten wir schon aus der Krankenakte. Auch, dass Frau Bernhard ständig entsprechende Medikamente einnahm. Ich habe noch mal nachgeguckt. Bei diesen sogenannten Herzglykosiden, die zur Steigerung der Kontraktionskraft verabreicht werden, ist die therapeutische Breite sehr gering. Das heißt, der Abstand zwischen der gerade wirksamen Dosis und einer schädlichen Überdosis. Fleißiges Mädchen. Da steht es ja. Etwa die dreifache Menge. Die Überdosis führt zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Es tritt eine Verlangsamung der Herzkontraktionen ein, die schließlich zu einem Herzstillstand führen kann. Und in unserem Fall auch geführt hat. Die Frage ist nur... Hat Marie Bernhard das Medikament allein und freiwillig in der Überdosis zu sich genommen? Gehen wir von den örtlichen Gegebenheiten aus, bestand nur für den Nachbarn Otto die Möglichkeit, sich ungehinderten Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Über die Wand aus Viertelsteinen im 4. Stock. Mm-mm. Die Wirkung so einer Überdosis tritt, soviel ich weiß, nicht sofort ein. Marie Bernhard könnte also gut selber die Kette hinter einem möglichen Besucher geschlossen haben, nachdem mit ihrer Medizin manipuliert worden war. Oder einer Besucherin. Wir müssen uns doch fragen, wer ein Interesse daran gehabt haben könnte, die harmlose Frau zu töten. Herr Jobst als ihr ehemaliger Liebhaber? Nach so vielen Jahren? Ziemlich unwahrscheinlich. Der Nachbar, um sie am Taubenfüttern zu hindern? Ebenso unwahrscheinlich. Die Schwester? Aus Eifersucht? Oder um sie zu beerben? Beides Motive, die uns schon untergekommen sind, oder? Wenn das so ist, als Mord müssen wir den Fall an die MOK weitergeben. Gab's denn überhaupt was zu erben bei der Frau? Genau das werden wir noch herausbringen. Silke Jobst schien ja sehr enttäuscht darüber zu sein, dass nicht sie, sondern ihre Mutter die Erbin ist. Fräulein Jobst, wir möchten noch einmal mit Ihnen über die Umstände beim Tod Ihrer Tante Marie Bernhard sprechen. Was gibt's denn da dauernd zu sprechen? Oder haben Sie das Testament gefunden? Bisher nicht. Eine entsprechende Anfrage beim staatlichen Notariat ist ebenfalls negativ beantwortet worden. Ich will ja keinen verdächtigen. Aber wenn da was faul ist, da Dann steckt meine Mutter dahinter und kein anderer. Na, die hat immer gejammert um die schönen alten Möbel. Zwei Vertikos und der Regulator und überhaupt die ganze Einrichtung noch von Oma und Opa. Tante Marie hat sich ja nie was Neues geleistet. Wollen Sie damit die Vermutung ausdrücken, Ihre eigene Mutter hätte ein vorhandenes Testament der Schwester... beiseite gebracht, jawohl, was denn sonst? Wenn's irgendwo was zu erben gibt, ist meine Mutter bestimmt dabei. Und wie sollte sie sich dieses Testament verschafft haben? Das weiß ich doch nicht. Dafür sind Sie doch da. Immerhin hätte Ihre Tante das Fehlen des Schriftstücks bemerken können. Dann hätte sie ein neues geschrieben. Schließlich kannte Ihre Mutter den Termin nicht, an dem dieses Testament in Kraft treten musste. Das verstehe ich nicht. Sie meinen, vielleicht ist Tante Marie doch nicht so ganz von allein? Weshalb kümmern Sie sich denn sonst darum? Weil wir uns fragen, ob es wohl jemanden gibt, der ein Interesse an einem vorzeitigen Ableben ihrer Tante gehabt haben könnte. Naja, sag ich doch, Mama und ihr Reinhold. Soll ich Ihnen mal sagen, dass der früher mal was mit Tante Marie gehabt hat? Kann man sich zwar kaum vorstellen, die beiden, aber sie hat es mir selbst... Wussten Sie eigentlich, dass Ihre Tante eine größere Summe gespart hatte? Möglicherweise handelt es sich um einen lange zurückliegenden Lottogewinn. Nee, das ist das Geld aus Omas Sparstrumpf. Das hat Tante Marie mir selber erzählt. Sie musste damals noch die alten 50-Mark-Scheine umtauschen. Was hat Ihnen Ihre Tante denn sonst noch von dem Geld erzählt? Naja, dass nur ich alles erben soll, nicht meine Mutter. Und deshalb hat sie mich in das Sparbuch eintragen lassen. Wissen Sie, wo sich dieses Sparbuch befindet? Naja, Sie kriegen es ja sowieso raus. Das hat meine Tante mir schon vor langer Zeit gegeben. Vor wie langer Zeit? Na, hören Sie mal, das ist mein Sparbuch, da steht mein Name drin. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Vor wie langer Zeit? Vor ein paar Monaten. Wie oft haben Sie selbst etwas eingezahlt auf dieses Sparbuch? Ach, wissen Sie, ich verdiene nicht so gut. Ist Ihnen bekannt, wann Ihre Tante zum letzten Mal etwas darauf eingezahlt hat? Da müsste man mal nachgucken. Wir haben uns die Einzahlungsbelege angesehen. Es war genau vor 11 Tagen. Ach ja, ja. Sie hat es sich noch mal von mir geben lassen, deswegen. Und am Dienstagmittag, als ich bei ihr war, da hat sie es mir wiedergegeben. Und Ihnen gleichzeitig 20 Mark geborgt. Sie haben es sich geholt, Silke Jobst. Und zwar in einem Augenblick, als Sie vermuteten... oder wussten, dass Ihre Tante nicht mehr lebte. Woher sollte ich denn das wissen? Außerdem war ja die Kette von innen vor der Tür. Was haben Sie denn da für eine Abschürfung auf dem Handrücken? Das? Das muss die Katze gewesen sein, die ist manchmal ganz verrückt. Sieht aber sehr flächig aus für eine Katze. Schauen Sie mal hier an meiner Hand, da ist die gleiche Stelle gerötet, nicht wahr? Was wollen Sie denn von mir? Die Kette. Die hat sicherlich einen Mann angebracht, der viel größere Hände hatte als wir beide. Wir haben das heute Vormittag rekonstruiert. Und mir ist es gelungen, die von innen vorgelegte Kette zu öffnen und auch wieder vorzulegen. Von außen. Nun, Fräulein Silke? Was hätte ich denn da drin sollen? Das Sparbuch gehörte mir doch sowieso. Und meine Tante war schon tot. Wissen Sie, wie schrecklich die aussah? Und wie schrecklich erst, dass Sie so genau wussten, woran sie gestorben war. Wie viel von den Herztropfen haben Sie denn in den Kaffee gegeben? Es war doch Ihr Medikament. Sie hat doch selbst gesagt, dass sie es nehmen muss. Familienbande. Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Jan Eick, Dramaturgie Joachim Herz-Glombitzer. Es spielten Sabine Kühn, Ursula Sukup, Friederike Raschke, Astrid Bless, Ingrid Hille, Dagmar Dempe, Hans-Joachim Hegewald, Siegfried Worch und Friedhelm Eberle. Schnitt Steffen Brosig, Ton Lothar Fahrig. Regieassistenz Renate Gördes, Regie Annegret Berger. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1988.